بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إمنام الله سيز ألابا مصرم هاتسيقن آل السوق بيت الله دم هاند بلتن الله زيقن من هاي نبام هاتسيشكايت دنفن البروفيت محمد und auf all diejenigen, die ihm folgen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er unsere Sünden vergibt und uns erwähnt bei sich subhanahu wa ta'ala und dass er unseren Iman stärkt und dass er uns dabei hilft, die Worte, die er gesprochen hat, umzusetzen. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Heute, liebe Geschwister, wollen wir inshallah ta'ala uns Surat al-Buruj, Surah Nummer 85, näher betrachten. Ich lese wie gewohnt erst einmal die Übersetzung in der deutschen Sprache vor. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag und dem Zeugen und dem Bezeugten. Tod sei geweiht den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff, als sie daran saßen und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen, dem Herrscher, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, und Allah ist über alles Zeuge. Gewiss diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Gewiss diejenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben, durcheilt von Bächen. Das ist der große Erfolg. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Und er ist der Allvergebende und Liebevolle, der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Er tut alles, was er will. Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen, Pharaons und der Thamud? Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Nein, vielmehr ist er ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns leicht macht, diese Worte von Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen und dass er diese Worte auch unsere Herzen berühren und erreichen. Surat al-Buruj, liebe Geschwister, ist eine, laut Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, eine mekkanische Sura nach Übereinkunft. Über diese Sura ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie bzw. Suren in ihrer Länge in den Gebeten Dhuhr und Asr zu verrichten pflegte. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam betete regelmäßig in den Gebeten Asr und Dhuhr und Isha, las er Suren vor, die aus dem mittleren Teil des Mufassal bestehen. Und dieser mittlere Teil des Mufassal beginnt nach manchen Gelehrten von Surat al-Nazi'at und endet bei Surat al-Layl. Und Surat al-Buruj ist dazwischen. Denn Surat Buruj ist dazwischen, Surah Nummer 85. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in der Regel las er Suren von dieser Länge ungefähr in Dhuhr, Asr, Gebet, so heißt in der Überlieferung, aber wir wissen auch aufgrund anderer Überlieferung auch im Isha-Gebet. Zunächst einmal ist die Frage, was bedeutet das Wort Buruj? Dazu kommen wir aber gleich, denn die erste Aya, beziehungsweise die Sura beginnt wie fast alle Suren des Koran, bis auf Surah Tauba mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. In der ersten Ayah heißt es dann, beim Himmel mit den Türmen. Das ist ein Schwur. Im Arabischen heißt es was-samai dhati al-buruj. Das Wort Wow, oder der Buchstabe Wow, besser gesagt im Arabischen, ist eine Form des Schwurs. Und im Deutschen sagt man bei. Das heißt also im Sinn gewiss, man sagt, ich schwöre bei. Und Allah Azza wa Jalla, wie wir häufig gesagt haben, er hat das Recht zu schwören, bei welcher Sache auch immer er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und wenn man schwört, dann will man etwas Bestimmtes betonen, indem man bei einer Sache schwört, die für einen wichtig ist. Für uns, wir haben gesagt, wir dürfen nur schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala oder bei einer seiner Eigenschaften, aber Allah Azza wa Jal, wer will ihm vorschreiben, bei wem er zu schwören hat? Allah schwört bei sich selbst, er schwört bei seiner Schöpfung, er schwört beim Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er möchte, subhanahu wa ta'ala. Und hier schwört er bei einer der gewaltigsten Geschöpfe, und zwar das Geschöpf des Himmels. Beim Himmel mit den Türmen. So ist übersetzt worden. Im Arabischen allerdings kommt das Wort Buruj vor. Das Wort Buruj, liebe Geschwister, ist der Plural von Burj. Und Burj hat im Arabischen verschiedene Bedeutungen. Und die übersetzte hier ist eine der verschiedenen Bedeutungen. Und wir werden gleich, inshallah, wir werden jetzt erwähnen, dass es, welche Bedeutung das Wort hat. Das Wort unter anderem bedeutet also Turm, wie es hier überliefert ist, wie es hier übersetzt ist. Das Wort Burj in der arabischen Sprache bedeutet aber auch Schloss, auf Arabisch Qasr. Deswegen gibt es eine Überlieferung über Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhum, im Tafsir, dass er gesagt hat, gemeint ist hier, Allah schwört beim Himmel und den Schlössern im Himmel. Eine weitere Auslegung ist, dass mit Buruj hier die Sterne gemeint sind. Ähnlich wie könnt ihr euch erinnern, als wir über Surah al-Tariq gesprochen haben. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, was-samai wa-tariq. Ähnlich wie hier. Was-samai dhat-il-buruj. Dort al-Tariq, haben wir gesagt, sind die Sterne damit gemeint. Oder allgemein alle Gestirne im Himmel, die erscheinen nachts. Also kann da auch der Mond damit gemeint sein. Okay? Und hier eine Auslegung des Buruj bedeutet die Sterne, ein Nujum auf Arabisch. Das ist die Aussage von Qatada und Mujahid. Gehören zu den Imamen der Tafsir-Gelehrten. Also immer wir hören Qatada, das ist das merken, weil der Name kommt öfter vor, und Mujahid und Sa'id und andere, alles Imame der Tafsir-Gelehrten der Tabi'in, das heißt die Generation nach den Sahaba radiallahu ta'ala. Warum heißt es in einer Auslegung Schlösser, oder wie kann man das verstehen? Was ist der Zusammenhang zwischen den Schlössern und den Sternen? Der Zusammenhang ist, man sagt, dass die Sterne, sie lassen sich nieder auf diesen hoch angesiedelten Orten im Himmel. Und auch ein Schloss ist etwas, was in die Höhe ragt, in der Regel, ja, was nach oben ragt unter anderem. Und deswegen sagt man, dass der Begriff Schloss hiermit die Stelle gemeint ist, an dem die Sterne im Himmel ihren Platz eingenommen haben. Und immer wieder einnehmen von Zeit zu Zeit, weil die Sterne bewegen sich ja auch, ja, wie alle Gestirne im Himmel sich bewegen. Insofern haben wir zusammengefasst, manche Gelehrte sagen mit Buruj sind Türme gemeint, manche sagen damit sind Schlösser gemeint, andere sagen damit sind die Sterne an sich gemeint und andere sagen damit sind die Orte der Sterne gemeint, auf Arabisch Manasil. Und wie dem auch sei, diejenigen, die von den Orten, von die Plätze, wo die Sterne sich und die Gestirne sich befinden, auch wo der Mond sich befindet und auch die Sonne sich befinden, sie haben gesagt, damit sind diese Stellen gemeint und sie haben das interpretiert, weil der Mond durchläuft eine Phase von ca. 30 Tagen und bei den Gelehrten der Astronomie, man teilt diese Mondphasen in verschiedene Phasen ein. Jede Mondphase, wo man den Mond sehen kann, beträgt 2 1/3 Tage. Ja, also 2 1/3 Tage ist er in jeder Phase. So sind die Phasen eingeteilt. Und wenn du 2 1/3 multiplizierst mit 12, dann hast du 28 Tage, wo du den Mond sehen kannst und 2 Tage lang siehst du ihn nicht. Das sind ungefähr 30 Tage. Ja? Und das, manche sagen, dass es damit gemeint sind, die Mondphasen oder die Stellen, an denen sich der Mond befindet im Laufe des Mondmonats. Und andere sagen, dass mit Burj ein Sternhaufen gemeint ist. Das heißt, eine Menge von Sternen. Immer wenn du eine Menge von Sternen liest, sagen sie, das nennt man Burj. Und der Grund, warum diese Auslegung vielfältig ist, weil es verschiedene Auslegungen der Tafsir-Gelehrten dazu gibt. Aber interessanterweise löst das einer der großen Tafsir-Gelehrten unseres Zeitalters, ist Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein, rahimahullah. Er hat in seinem Tafsir Adwa'ul Bayan darauf hingewiesen, dass das Wort Burj ursprünglich bedeutet, dass sich etwas zeigt. Zahara heißt zeigen. Das heißt, etwas zeigt sich, etwas offenbart sich, etwas ist offensichtlich. Und deswegen nennt man eine Frau, die keinen Hijab trägt und die ihre Reize zur Schau stellt, nennt man Mutabarrija. Und das Wort Mutabarrija ist die gleiche Wortwurzel wie Burj. Deswegen mit Burj ist gemeint etwas, was du offensichtlich sehen kannst. Und jetzt verstehen wir, warum die Gelehrten das auf verschiedene Weisen ausgelegt haben. Das ist wieder das gleiche Prinzip, was wir immer wieder wiederholen. Es geht einfach darum, dass wenn die Aya allgemein etwas aussagt, das heißt, diese Aya spricht von allem, was man offensichtlich im Himmel erkennen kann. Und jemand sagt, gemeint ist damit die Sterne. Dann ist das Teil dessen, was das Wort Buruj beinhaltet an Bedeutung. Und wenn jemand sagt, nein, damit sind die Stellen gemeint, an denen oder die Phasen gemeint, die der Mond durchläuft oder die Sonne oder was auch immer, welches Gestirn, dann ist das ebenfalls eine offensichtliche Sache, die man am Himmel erkennen kann. Und wenn jemand sagt, nein, damit sind Sternhaufen gemeint, das heißt eine Gruppe von Sternen gemeint, wie ganze Sternbilder sozusagen, ja, im Himmel. Der Himmel hat verschiedene Sternbilder. Sterne, die man als Ganzes betrachtet und die bestimmte Bilder ergeben. Das nennt man Sternbilder. Ja? Der Glaube an solche Sachen was anderes. Aber Tatsache ist, dass die Sterne immer bestimmte Bilder ergeben im Laufe des der Nacht oder beziehungsweise im Laufe des Jahres. So, und deswegen sagen wir, dass all diese Interpretationen sind in diesem Begriff beinhaltet und widersprechen sich nicht gegenseitig, sondern Allah subhanahu wa ta'ala schwört in dieser Aya beim Himmel und allem, was es darin an offensichtlich zu betrachtenden gibt. Und das deutlichste davon natürlich sind die Sterne. Aber zum Beispiel Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, er ist zum Beispiel der Meinung, dass damit die Orte der Sterne gemeint sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Aber das ist, wie gesagt, kein Widerspruch zwischen der einen Auslegung und der anderen Auslegung. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Für uns ist noch wichtiger, aber natürlich, ich habe nichts im Tafsir gefunden, über was mit Türmen gemeint sein soll. Und auch nichts gefunden, was mit Schlössern gemeint sein soll. Habe ich nicht gefunden. Der einzige, das ist eine sprachliche Auslegung, weil Burj sprachlich wird für das Wort Qasr verwendet. Deswegen haben manche gesagt, damit sind Schlösser gemeint. Aber was damit gemeint sein soll, Allahu a'lam. Ja? Und deswegen ist die offensichtliche Bedeutung dieser Aya, dass Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, bei allem offensichtlich Sichtbaren in diesem Himmel. Und das deutlichste davon sind natürlich die Sterne, die teilweise so gewaltig sind, so riesig sind, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Allah sagt also, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ, er schwört beim Himmel und mit den Türmen. Und für uns nochmal wichtig, für uns ist wichtig, warum schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, was will er uns damit aussagen? Und jetzt wollen wir suchen im Laufe der Ayat. Die Gelehrten haben unterschiedliche Meinungen darüber, welche Ayah das beinhaltet, was Allah uns aussagen möchte. Das ist auch eine Sache, die soll man immer, wenn man den Koran liest, sich bewusst machen. Allah schwört, und was ist aber das, weswegen er geschworen hat? Lesen wir weiter. Beim Himmel mit den Türmen. Und dem also Türmen jetzt, weil es da so steht, ja, aber ansonsten Buruj auf Arabisch. Und das zeigt auch wieder, dass keine Übersetzung des Koran al-Karim all diese Bedeutungen in einem Satz wiedergeben kann. Und deswegen kann die Übersetzung niemals Koran sein. Die Übersetzung der Arabischen des Koran kann niemals Koran sein, ist kein Koran. Ist eine Übersetzung eines Teiles der Bedeutungen des Koran. Habt ihr gesehen, dieses Wort Buruj, wie viel Bedeutung es beinhaltet? Der Übersetzer hat eine Bedeutung davon ausgewählt. Was ist mit allen anderen Bedeutungen? Die sind sprachlich auch beinhaltet. Aber es zeigt, dass keiner ist perfekt und keiner kann alle Bedeutungen, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, umfassen in einem Wort in der anderen Sprache. Und deswegen ist jede Übersetzung eine nichts als anderes als eine Art Tafsir. Als eine Art Tafsir. Weil er legt es aus. Der Übersetzer hat hier sozusagen gesagt, das Wort Buruj bedeutet für mich Türme. Okay, was ist mit allen anderen Bedeutungen, die auch über die Salaf überliefert worden sind? Das heißt nicht, dass es falsch ist, aber man will nur damit sagen, dass es gibt keine Übersetzung, die perfekt ist und die alles beinhaltet. Nein, die Übersetzungen alle haben Defizite und sie alle ergänzen sich gegenseitig. Beim Himmel mit den Türmen und dem versprochenen Tag. Der versprochene Tag, bei dem Allah subhanahu wa ta'ala verschwört, sind sich alle Tafsir-Gelehrten darüber einig, dass damit der Tag der Auferstehung gemeint ist. Der Tag, an dem jeder Körper, der mittlerweile schon zersetzt ist und zur Erde geworden ist, durch einen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala wieder zusammengesetzt wird und wieder lebendig gemacht wird. Der Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala alle Abermilliarden von Seelen befehlen wird, wieder in die Körper zurückzukehren, und keine Seele wird aus Versehen in den falschen Körper zurückkehren. Stell dir mal vor, jemand will am Tag der Auferstehung sagen, ich habe den falschen Körper bekommen. Das wird nicht passieren. Denn derjenige, der schon imstande ist, seht ihr, die Logik im Islam ist ganz klar. Weil wenn Allah schon imstande ist, subhanahu wa ta'ala, den leblosen, zersetzten Körper wieder lebendig zu machen, dann ist die Sache mit, dass die Seele den richtigen Körper wieder findet, das ist ein Kinderspiel. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diese zweite Schöpfung, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, Allah sagt im Koran über die zweite Schöpfung, und sie ist noch leichter für ihn. Sie ist noch leichter für ihn. Die erste war schon leicht, und die zweite ist noch leichter. Subhanahu wa ta'ala. Allah schwört bei dem versprochenen Tag, und der Tag, natürlich der versprochene Tag, Tag der Auferstehung, ist der gewaltigste Tag, und das ist der Tag, den jeder Mensch erwarten wird, und es gibt keinen Menschen und keine Seele und kein Tier und kein Engel, der diesem Tag entkommen kann. Und wer an diesem Tag glücklich ist, wird am Tag, an den folgenden Tagen glücklich sein im Paradies. Und wer an diesem Tag unglücklich ist, wird danach unglücklich sein, wie Allah uns davor bewahre. Und den versprochenen Tag. Der Tag, der immer wieder versprochen worden ist. Immer wieder im Koran al-Karim an zahlreichen Suren. Schaut einmal die letzten Suren an, die wir angeschaut haben. Die letzte Surah al-Tariq, Surah al-A'la. In allen Suren, liebe Geschwister, geht immer wieder darum, die Menschen zu erinnern an diesen Tag, der ihnen bevorsteht. Der Tag, dem kein Mensch entkommen kann, egal wie mächtig und wie reich ist und wie wohlhabend er ist und wie angesehen er ist. Das wird alles vergehen. Und diesen Tag wird nur der König aller Könige herrschen und regieren, subhanahu wa ta'ala. Und dem versprochenen Tag, der Tag, der nicht nur im Koran versprochen worden ist, seit Adam a.s. kündigen die Propheten und die Gelehrten diesen Tag immer wieder an. Und alle Menschen, die gestorben sind, die wissen, dass das die Wahrheit ist. Die einzigen, die davon teilweise nicht überzeugt sind, sind manche der Kinder Adams, die am Leben sind. Allah schwört weiterhin beim Zeugen und dem Bezeugten. Beim Zeugen und dem Bezeugten. Darüber gibt es, liebe Geschwister, verschiedene Aussagen unter den Gelehrten. Die erste Aussage ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei jedem Zeugen schwört am Tag der Auferstehung. Und was ich jetzt erwähne, sind ein Teil der Aussagen, weil es gibt viele Auslegungen dazu. Das heißt, er schwört bei jedem Zeugen, Yawm al-Qiyamah. Und dem, was er bezeugen wird, dem Bezeugten. Was werden wir bezeugen? Alle Ereignisse am Tag der Auferstehung, die stattfinden werden. Wir werden bezeugen die Hölle. Wir werden bezeugen das Paradies. Wir werden bezeugen die Engel. Wir werden bezeugen die Waagschalen. Wir werden bezeugen, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala zwischen den Menschen richtet. Wir werden Dinge bezeugen, wir werden bezeugen das Trinkbecken und des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir werden bezeugen, dass jeder Prophet hat sein Trinkbecken. Wir werden bezeugen viele Dinge, alles was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam uns angekündigt hat und versprochen hat. Jetzt ist der Tag gekommen, an dem sich all dies bewahrheitet. Das ist eine Auslegung, dass also mit dem Zeugen, al-Shahid, ist jeder Zeuge am Tag der Auferstehung gemeint und dem Bezeugten, das heißt alles, was an diesem Tag geschehen wird. Die zweite Auslegung ist, dass mit dem Zeugen der Freitag gemeint ist. Yawmul Jumu'ah. Der wertvollste Tag der Woche. An diesem Tag, warum der Freitag? Weil der Freitag ist ein Tag, der bezeugt, welche der Zeuge ist über die Taten, die du an diesem Tag machst. Egal, was du an diesem Tag machst, an Gutem, Schlechtem, wird von jedem Tag bezeugt. Aber der Freitag ist ein besonderer Tag. Und deswegen, viele Menschen sind diesem Freitag gegenüber unachtsam und sie nutzen ihn nicht aus, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf Dinge hingewiesen hat am Freitag, die man an sonstigen Tagen nicht macht. Ganz besonders zum Beispiel das Freitagsgebet und dass man dazu früh erscheint und dass man sich dazu wäscht, dass man sich dazu vorbereitet und dass man auch häufig den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam spricht. Das heißt, man häufig sagt an dem Tag, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Das heißt, der Tag ist ein Tag, an dem manche Leute, sie nehmen diesen Tag wie jeden anderen Tag auch und sehen das nicht als etwas Besonderes. Ja? Und dieser Tag muss man sich Zeit nehmen und an diesem Tag besonders viele Gebete verrichten, also den Segensgruß über den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen. Das heißt, die zweite Auslegung ist, dass mit dem Shahid, dem Zeugen, der Freitag gemeint ist und der Mashhude ist der Tag von Arafah. Der Tag von Arafah oder man sagt auch Arafat ist der 9. von Dhul-Hijjah und das ist einer der wertvollsten Tage überhaupt. Es ist sogar der wertvollste Tag im ganzen Jahr. Es gibt keinen heiligeren und edleren Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala mehr Diener erbarmt als an diesem Tag, an dem die Leute, die bei der Hajj sich befinden, im Arafat oder in Arafah befinden. Und warum ist er bezeugt? Mashhud, Shahida auf Arabisch heißt auch präsent sein, anwesend sein. Das heißt, es ist der Tag, an dem Wesen präsent sind. Wer ist präsent an dem Tag? Die Engel. Die Engel, das ist wie zum Beispiel auch am Morgengebet. Und deswegen viele Leute, leider, sie verpassen ihr Morgengebet. Oder sie verrichten es nicht in der Moschee. Dabei Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim sagte, وَقُرْآنَ الْفَجَرْ inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wie mashhud hier diese Ayah vorkommt? Wa shahidin wa mashhud. Auch Allah sagt über die Lesung im Morgengebet, über die Salat al-Fajr, die Qur'an-Lesung. Allah sagt, inna Qur'an al-Fajri, das heißt wahrlich, die Lesung des Fajr-Gebetes wird bezeugt, das heißt, wird von Engeln bezeugt. Insofern ist der Freitag al-Shahid, der Zeuge, und Arafat, der Bezeugte, und das ist die Aussage der meisten Salaf. Das ist die Aussage der meisten Salaf. Und es gibt auch einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber, in At-Tirmidhi überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gesagt hat, Al-Shahid ist der Freitag und der Mashhud ist der Arafat-Tag. Ja, da gibt es eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber. Und diese Überlieferung, sie ist aber, muss man dazu sagen, umstritten. Ja, und deswegen auch die Ikhtilaf. Aber die meisten Gelehrten sind dieser Meinung trotzdem, dass die Auslegung entsprechend dem Hadith ist, weil auch viele vorausgegangen rechtschaffen Menschen das auch so interpretiert haben. Und der Hadith al-Albani, rahmatullah, sagt, er ist Hassan. Und es gibt andere Gelehrte, die sagen, er ist da'if. Unabhängig davon ist das die Aussage der meisten uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Und die dritte Interpretation, wie zu erwarten, ist diejenige wieder, die das allgemein sieht, für jeden Zeugen und jeden Bezeugten. Oder alles Bezeugte. Alles sozusagen, was sprachlich darunter fällt, wird als Shahid oder Mashhud bezeichnet. Und es gibt viele andere Aussagen, wie zum Beispiel, dass mit Shahid der Zeuge ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird Zeuge über die Menschen sein, dass er die Botschaft verkündet hat und dass die anderen Propheten die Botschaft verkündet haben. Und andere sagen auch, dass damit die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint ist. Weil die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie wird auch bezeugen am Tag der Auferstehung, dass die Propheten die Botschaft überbracht haben. Und insofern seht ihr, dass weil Allah an anderer Stelle im Koran bestimmte Geschöpfe als Shahid oder Mashhud bezeichnet hat, dementsprechend haben manche Gelehrte gesagt, okay, der Koran interpretiert sich hier gegenseitig. Oder der Koran interpretiert sich selbst. Er sagt an dieser Stelle Shahid, Mashhud, an anderer Stelle sagt er, was damit konkret gemeint ist. Aber das ist nicht zwingend der Fall. Das ist nicht zwingend der Fall, deswegen können wir sagen, dass allgemein Allah subhanahu wa ta'ala bei allem hier schwört, dass Zeuge sein wird und allem schwört, dass bezeugt sein wird. Und damit ist auch zum Beispiel die Körperteile gemeint. Die Körperteile zeugen und sie werden bezeugt durch die Taten, die du verrichtest. Während du eine Tat verrichtest, du machst deinen Körper zu Zeuge, zu einem Zeugen. Und am Tag der Auferstehung, dein Körper wird, wenn Allah ihn danach fragt, Zeuge sein. Denn es gibt manche Menschen, wal'iyadu billah, am Tag der Auferstehung, sie werden sich weigern, Zeugen zu akzeptieren. Sie werden sich weigern, zu akzeptieren, dass irgendjemand über sie was aussagt. Also egal, wer kommt und sagt, ja, du hast die Sünde so und so begangen, ich war dabei, er wird über ihn schlecht reden und er wird ihn sozusagen versuchen, als Zeugen zu degradieren oder wie sagt man, als Zeugen ausscheiden zu lassen. Weil jemand, der nicht redlich ist, jemand, der zum Beispiel wird ihm der Lüge vorwerfen, sagt, der lügt. Okay, wenn jemand lügt, dann kannst du ihn natürlich nicht mehr als Zeugen verwenden. Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht lange mit dieser Person rummachen. Wenn er nicht akzeptiert, dass jemand über ihn bezeugt, dann wird er ihn fragen, wen akzeptierst du denn als Zeuge? Er wird sagen, okay, ich akzeptiere nur mich selbst. Er denkt, wenn er selbst redet, er kann über sich selbst aussagen. Dann Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Moment verschließt er seinen Mund und dann lässt er seine Körperteile reden, wie Allah im Koran uns darüber auch berichtet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das, wal'iyadu billah, ist natürlich ein schlechtes Zeichen für diesen Menschen. Im Gegensatz zu den gläubigen Menschen, wie wir erfahren werden, er ist ganz anders. Der gläubige Mensch, alhamdulillah, selbst wenn er einen Fehler gemacht hat, er gibt zu, weil er erhofft sich die Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dem Zeugen und dem bezeugten. Dann nächst heißt es, Tod sei geweiht den Leuten des Grabes. Es geht hier um eine Geschichte, über die uns Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim berichtet, über die wir inshallah ta'ala gleich einen längeren Hadith uns anhören möchten. Aber erst einmal die Aussage auf Arabisch, Qutila Ashabul Uchdud, was übersetzt worden ist hier mit, Qutila ist übersetzt worden hier mit, Tod sei geweiht. Ashabul Uchdud sind die Leute des Grabens. Und diese Aya kann man so übersetzen, wie es hier übersetzt worden ist. Das ist eine Form von Dua. Des Arabischen verwendet man die Vergangenheitsform, um Dua zu machen. Zum Beispiel, man sagt, Rahimahullah, das heißt, wortwörtlich übersetzt, Allah hat sich seiner erbarmt. Aber das meint man nicht, sondern man meint, möge Allah sich seiner erbarmen. Okay? Und dieses, das Rahima auf Arabisch ist die Vergangenheitsform. Und hier, Utila, ist die Vergangenheitsform, aber im Passiv und bedeutet eigentlich wortwörtlich getötet oder ermordet. Und wenn es aber als Dua gesprochen wird, es wird so übersetzt, wie der Autor es hier gesagt hat, Tod sei geweiht. Das heißt, mögen diese Leute sterben. Aber gemeint ist, und das wäre vielleicht eine bessere Übersetzung an dieser Stelle gewesen, wenn man sagt, verflucht seien. Weil Qutila in diesem Fall, wie es auch vorkommt in Surat al-Muddathir, bedeutet Lu'ina, das heißt, kommt von La'na, bedeutet Fluch. Das heißt also, verflucht seien die Leute des Grabens. Was bedeutet verflucht? Verflucht bedeutet, liebe Geschwister, entfernt. Also im Arabischen, Lu'ina, bedeutet Ub'ida. Das bedeutet, mögest du weit entfernt werden. Von was? Von der Barmherzigkeit Allahs, möge Allah uns davor bewahren. Und das ist gibt verschiedene Entfernungen. Entweder du wirst vollkommen entfernt von der Barmherzigkeit Allahs, dann bist du ungläubig. Oder du wirst teilweise entfernt von der Barmherzigkeit Allahs und es kann dich eine Strafe Allah subhanahu wa ta'ala treffen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und insofern, das ist eine Art, das zu übersetzen. Qutila Ashab al-Ukhdud, das heißt Lu'ina Ashab al-Ukhdud, also verflucht seien die Leute des Grabens. Wer das sind, darüber werden wir gleich inshallah reden. Aber warum erzähle ich das? Weil es gibt eine zweite Form der Übersetzung, die für uns jetzt relevant ist, um die Ayat zu verstehen. Man kann auch verstehen, dass das kein Dua ist, sondern eine Tatsachenbeschreibung ist. Das heißt, Qutila Ashab al-Ukhdud heißt, getötet wurden die Leute des Grabens. Das heißt, die Leute des Grabens wurden getötet. Für was? Für ihre Sünde, die sie begangen haben. Und ich habe vorhin gesagt, wenn Allah schwört, subhanahu wa ta'ala, dann müssen wir schauen, was will er uns aussagen. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Wenn diese Ayah übersetzt wird mit getötet wurden die Leute des Grabens, dann ist das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns aussagen wollte. Das heißt, Allah schwört beim Himmel und den Sternen und bei dem versprochenen Tag, Tag der Auferstehung und dem Zeugen und dem Bezeugten, fünf Dingen, dass diese Leute des Grabens für ihre Sünden getötet worden sind. Und jeder Mensch, der so handelt wie sie, wird eine ähnliche Strafe kosten, wenn nicht sogar schlimmer. Weil das ist nur die Strafe im Diesseits. Was im Jenseits erwartet, darüber werden wir gleich mehr erfahren. Noch einmal zusammengefasst, wenn diese Aya übersetzen als eine Aussage, getötet wurden, dann ist das nach einer Interpretation die Sache, worauf Allah geschworen hat. Das heißt, weswegen Allah geschworen hat. Aber wenn wir sagen, damit ist gemeint, verflucht sei, dann ist das noch nicht diejenige Sache, bei der Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat. Weil du schwörst ja und du möchtest ja etwas aussagen, was Tatsache ist. Du machst ja keinen Dua. Also wenn du sagst, ich schwöre bei Allah, das und das ist passiert. Du sagst ja nicht, ich schwöre bei Allah, möge das und das passieren. Macht keinen Sinn. Versteht ihr? Deswegen also, behaltet im Hinterkopf, nach einer Interpretation, nach einer Übersetzung ist, sozusagen haben wir hier schon die Antwort, weswegen Allah geschworen hat. Und nach der anderen noch nicht. Und danach suchen wir noch. Und danach suchen wir noch. Und das kommt noch, inshallah ta'ala. Also verflucht seien oder getötet wurden die Leute des Grabens. Bevor ich es vergesse, deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass die Leute des Grabens von ihrem eigenen Feuer getötet worden sind. Und das ist zurückzuführen auf diese Aussage. Qutila Ashab al-Ukhdud, getötet wurden die Leute des Grabens. Die Leute des Grabens, liebe Geschwister, sind Menschen, möge Allah uns davor bewahren, wenn man jetzt, ich meine jetzt nicht die Leute, die darin getötet wurden, sondern die Leute des Grabens, die Leute, die diesen Graben errichtet haben und die die gläubigen Menschen darin getötet haben. Das meine ich jetzt, wenn ich sage, die Leute des Grabens. Sie sind Menschen gewesen, ungläubige Menschen gewesen, die bestimmte gläubige Menschen auf die Probe gestellt haben. Aufs Härteste. Entweder du verlässt deine Religion, du wirst Murtad, das heißt, du fällst zum Glauben ab, oder du wirst getötet. Das haben sie gemacht mit den gläubigen Menschen. Sie haben sie vor die Wahl gestellt. Entweder Kufr oder ihr werdet verbrannt in diesem Feuer, das wir euch gerade eben entfacht haben. Aber diese Menschen, aufgrund ihres starken Imans, sie haben die Verbrennung gewählt. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen im Koran al-Karim erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt diese Geschichte, vergesst nicht, wir sind in der mekkanischen Periode, wo der Islam, nicht die Religion an sich, sondern die Muslime meine ich damit, und die Ausbreitung, und schwach war. Und sie hatten nichts, und sie hatten nichts zu bestimmen, sie hatten nichts zu sagen, sie wurden vertrieben, später, und sie wurden verjagt, und sie wurden in der Zeit unterdrückt und gequält und teilweise getötet. Deswegen kommt diese Sura als eine Art Beruhigung für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und für seine Freunde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte und seine Freunde dadurch erfahren, dass das, was ihr bis jetzt erlebt habt, ist nichts im Vergleich zu dem, was Menschen, die vor euch gelebt haben, durchgemacht haben, und trotzdem waren sie geduldig und haben niemals ihre Religion verkauft. Deswegen Allah gibt uns das höchste Beispiel, wie ein Mensch standhaft bleibt und niemals seine Religion aufgibt, in keinster Weise, selbst wenn er damit mit dem Leben bezahlt. Damit du, der viel schwächer geprüft wird, erst recht sagt, ich bleibe standhaft und gebe nicht auf. Diese Leute des Grabens, Allah sagt, möge Allah sie verfluchen. Das heißt, verflucht seien die Leute des Grabens. Und Allah hat sie verflucht, weit entfernt von seiner Barmherzigkeit, weil sie die gläubigen Menschen geprüft haben. Das heißt, quält haben, nur weil sie gläubige Menschen sind, wie wir gleich sehen werden. Tod geweiht sei den Leuten des Grabens, des Feuers mit dem vielen Brennstoff. Als sie daran saßen, manche sagen, damit sind die Gläubigen gemeint, die am Rand des, oder die bei dieser Grube, bei diesem Graben saßen. Aber offensichtlich damit gemeint sind die Ungläubigen. Die Gläubigen, die haben sie in diese Grube reingeschmissen und haben sie verbrennen lassen. Und die Ungläubigen saßen am Rand und haben zugeschaut. Das heißt, sie saßen dort am Rand und schauten zu. Allah sagt, und Zeugen dessen waren, was sie den Gläubigen antaten. Und das weist darauf hin, dass es höchst gefährlich ist, dass man, wenn man jemanden sieht, wie er etwas macht, was haram ist, und man hat die Möglichkeit, das der Person zu verbieten und sie davon abzuhalten, dass man es trotzdem nicht macht. Und das ist die Wichtigkeit, jetzt kommt hier zum Vorschein, von An-Nahi anil Munkar. Das heißt, dass man das Schlechte verbietet. Wenn du siehst, jemand macht was haram, dass du nicht kommst wie manche gläubige Menschen, die überhaupt keine Ahnung von ihrer Religion haben, sagen, das geht mich nichts an. Das ist sein Leben. Ich mische mich darin nicht ein. Es gibt viele Leute, die sagen so etwas. Die sagen, das ist sein Leben und ich darf mich da nicht einmischen. Das geht dich nichts an. Nein, das geht dich was an. Es geht dich sehr wohl was an. Weil Allah hat von dir verlangt, dass du den Menschen das Gute gebietest und das Schlechte verbietest. Und wenn der andere damit nicht zufrieden ist, das ist sein Problem. Du machst es auf die richtige Art und Weise, erfüllst die Bedingungen, dass man es machen kann. Und eine der wichtigsten Bedingungen natürlich ist, dass der Schuss nicht in den Ofen geht, wie man sagt. Das heißt also, du möchtest nicht dadurch, dass du jemandem etwas verbietest oder gebietest, du möchtest nicht, dass das Ergebnis schlechter ist als vorher. Aber das ist ein Fall, der selten eintrifft, inshallah. Und das ist eine Sache, mit der der Shaitan auch spielt. Weil manchmal die Leute machen dann keinen Amr bin Ma'ruf und Nahi am Munkar mehr, weil sie Angst haben, weil der Shaitan mit ihnen spielt. Und der Shaitan zu ihnen sagt, mach das nicht, weil es könnte passieren, das und das und das. Und in Wirklichkeit ist es nicht so. In Wirklichkeit, der gläubige Mensch, die gläubigen Menschen, sie akzeptieren jeden Ratschlag. Sie akzeptieren jede Nasiha, die man ihnen gibt. Und manchmal, sie akzeptieren das nicht auf gute Weise, aber später sie akzeptieren es. Wichtig für uns ist hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie getadelt hat dafür, dass sie einfach nur da saßen und zugeschaut haben, ohne etwas zu tun. Und was war jetzt der Grund, warum sie gefehlt haben? Was war, Allah sagt uns subhanahu wa ta'ala, und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten. Der einzige Grund, warum sie gehasst haben, alles, was sie ihnen vorwerfen konnten, ist, weil sie an Allah Azza wa Jalla geglaubt haben, als ihren Rabb und Ilah, ihren Herrn, ihren Gott. Und sie haben diesen König, der damals gelebt hat, nicht als ihren Herrn akzeptiert. Und das war, er war damit nicht einverstanden. Der König sah sich als der Rabb von diesen Leuten. Und nachdem die Leute gesagt haben, nein, wir glauben an Allah als unseren Rabb, hat er sie getötet. Das war's. Mehr nicht. Sie haben kein Verbrechen begangen. Sie haben niemanden getötet. Sie haben dem König sein Reich nicht streitig gemacht. Sie haben nichts verbrochen. Das Einzige, was sie gemacht haben, weil sie gläubige Menschen gewesen sind. Sie wurden ihres Glaubens wegen bekämpft und getötet. Sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten. Aber ihr Glaube, liebe Geschwister, das ist der Punkt. Ihr Glaube war so stark, dass es ihnen egal war, dass sogar der Herrscher, der ihnen angedroht hat, sie zu töten, trotzdem sind sie an ihrer Religion, haben sie an ihrer Religion festgehalten. Also nur damit wir sehen, liebe Geschwister, dass dieses Beispiel, was Allah subhanahu wa ta'ala uns hier gibt im Koran, ist ein gewaltiges Beispiel. Weil andere Menschen, liebe Geschwister, durch ganz kleine Prüfungen geben sie teilweise oder machen sie Kompromisse in ihrer Religion. Wegen viel weniger Dingen. Wenn es um Geld geht oder wenn es um eine Beziehung zu einem anderen Menschen geht oder ähnliches. Aber hier, das geht um das Leben, liebe Geschwister. Und trotzdem, sie haben keinen Kompromiss gemacht. Weil sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Auf Arabisch der Allmächtige, hier gemeint Al-Aziz. Gemeint ist derjenige, der alle überwältigt. Es gibt auch Al-Qadir und Al-Qadir bedeutet auch der Allmächtige und Aziz bedeutet, ist auch eine der Bedeutungen Allmächtig, aber derjenige, der alle anderen überwältigt. Niemand kann ihn überwältigen, subhanahu wa ta'ala. Und Lobenswürdigen, weil er nicht nur lobenswürdig ist, sondern derjenige, der tatsächlich auch gelobt wird. Ihn preist, subhanahu wa ta'ala, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. Das heißt, alles Lob preist in Allah subhanahu wa ta'ala. Die sieben Himmel und die Erde und alles, was es darin gibt, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt im Koran al-Karim, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. Es gibt nichts, was ihn nicht Lob preist. Dreh den Satz um. Alles Lob preist ihn, subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt, nur es ist so, dass ihr nicht ihr Lob preisen verstehen könnt. Du verstehst nicht, wie der Vogel Allah Lob preist. Du verstehst nicht, wie der Baum Allah Lob preist. Du verstehst nicht, wie die Steine Allah Lob preisen. Aber wenn die Steine sogar den Propheten sallallahu alaihi wasallam begrüßt haben, am Anfang seiner Botschaft, dann, liebe Geschwister, diese Geschöpfe, dann werden sie erst recht Allah Azza wa Jal lobpreisen. Und warum? Weil er es auch wirklich wert ist, gelobt zu werden. Und natürlich, ihr wisst, dass das Wort Lobpreisen, Al-Hamid, wie wir in Surat al-Fatiha darüber gesprochen haben, als wir gesagt haben, was bedeutet Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und wir haben gesprochen über den Unterschied zwischen Loben und Danken. Wir haben gesagt, Loben und Danken ist nicht das Gleiche. Man dankt jemandem für etwas, was er einem getan hat. Aber du lobst jemanden aufgrund seiner Eigenschaften, die er hat. Das heißt, auch wenn er dir nichts getan hat, du lobst ihn. Ich meine, wenn er dir nichts getan hat, nichts Gutes getan hat, meine ich damit, ja? Trotzdem, du lobst ihn, subhanahu wa ta'ala. Und du preist ihn. Und du erwähnst ihm seinen schönsten Namen. Und du verherrlichst ihn. Obwohl er, natürlich, er gibt dir immer etwas. Aber auch wenn er dir jetzt nichts Spezielles gegeben hat, du lobpreist ihn trotzdem und du verrichtest deine Gebete, auch wenn du jetzt nicht speziell irgendwas Bestimmtes auf dem Herzen hast. Und Allah beschreibt sich weiterhin, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Wenn Allah also dem, das heißt, das ist das Verwunderliche. Allah will uns damit ausdrücken, unter anderem wie Geschwister, dass wie kann es sein, dass dieser Herrscher, Allah, dass dieser König damals, der gelebt hat, dieser ungläubige König, wie kann es sein, dass er Leute quält und bestraft dafür, dass sie geglaubt haben an Allah Azza wa Jal, der alle überwältigt, der lobenswürdig ist tatsächlich, dem die Herrschaft von Himmel und Erde gehört und auch noch über alles Zeuge ist, das alles weiß. Wieso kann man jemandem so etwas vorwerfen? Und sieht man, wie weit abgedriftet manche ungläubigen Menschen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Allah gehört die Herrschaft al-Mulk. Es gibt niemanden, der Anteil an dieser Herrschaft hat. Das heißt, auch wenn du sagst, mir gehört das Auto, mir gehört der Schlüssel, mir gehört dieses Haus, das ist meine Frau, weiß nicht was, das ist alles kein wirklicher Eigentum. Das sagst du zwar so, wird geduldet, aber in Wirklichkeit, du und was dir gehört, gehört Allah Azza wa Jal. Deswegen, keiner hat das Recht, Allah subhanahu wa ta'ala zu widersprechen, wenn er etwas Bestimmtes will in seinem eigenen Reich. Ihm gehört subhanahu wa ta'ala die Herrschaft und keinem, weder Jesus a.s. noch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch irgendein König hat irgendeinen Anteil an dieser Herrschaft. Allah Azza wa Jal hat ihn sozusagen, hat die Menschen ihn geduldet, dass sie Besitzer sind. Und der Unterschied zwischen Besitzer und Eigentümer ist klar. Besitzer, jemand verfügt über das Nutzungsrecht einer Sache. Ja? Aber Eigentümer, Eigentümer ist Allah Azza wa Jal, von allem, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn du sagst, wenn du solch ein Haus hast, die gehört, das Haus gehört dir sozusagen, ja, und du sagst, ich möchte dieses Haus dem Erdboden gleich machen, grundlos. Darfst du nicht, haram. Nennt man Itlaf und du wirst dafür zur Rechenschaft gezogen. Weil das ist nicht dein Vermögen, das ist das Vermögen Allah subhanahu wa ta'ala. Er erlaubt dir mit diesem Vermögen bestimmte Dinge zu tun, aber nicht was du willst. Du kannst nicht sagen, ich nehme mein Geldschein und verbrenne ihn einfach. Darfst du nicht. Das ist nicht dein Recht, weil es dir nicht letztendlich nicht gehört. Und Allah ist über alles Zeuge. Gewiss, diejenigen, die die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchungen bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Wir möchten uns jetzt diesbezüglich einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen. Und zwar hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam uns die Geschichte erzählt, die dieser Sura zugrunde liegt. Das heißt, Allah hat uns das Wichtigste und Wesentlichste hier erklärt. Es geht um gläubige Menschen, die waren ungläubig. Die waren ungläubig. Und sie haben an Allah geglaubt, aufgrund eines bestimmten Ereignisses. Und dafür wurden sie gequält und verbrannt. Und Allah subhanahu wa ta'ala droht ihnen ebenfalls die Strafe des Verbrennens an. Das ist der Zusammenhang. Allah sagt hier, für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Warum? Weil sie haben das mit den Menschen auch gemacht. Deswegen bekommen sie die gleiche Art Strafe im Jenseits. Nur, dass sie äußerlich so aus, als wäre es das gleich. Ist aber nicht das gleich. Genauso wie der Wein, den du im Jenseits trinken wirst, ist nicht, der sieht, der heißt zwar Wein, aber er ist nicht der gleiche wie in diesem Leben. In Sahih Muslim berichtet uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, und ich lese direkt die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Ist ein längerer Hadith, aber wir genießen ihn, hören einmal zu, und dann wissen wir, worum es hier in dieser Geschichte geht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Sekunde. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es gab in der Zeit vor euch einen König. Er hatte einen Sahir. Sahir auf Deutsch wird Zauberer. Okay? Er hatte einen Zauberer. Und Zauberei, Sihr, ist wahr. Das gibt es, ja. Nur ich bevorzuge meistens das Wort Sihr oder Zauberei statt Zauberei zu verwenden. Weil manche Leute verstehen unter Zauberei etwas, was nur Allah Azzawajal kann. Also unter Zauberei im Islam versteht man nicht, dass eine Person imstande ist, eine Sache umzuwandeln oder aus nichts etwas zu erschaffen oder so etwas. Ja, aus einem Tuch ein Kaninchen zu machen. Das so etwas kann nur Allah Azzawajal, kein Mensch. Und die Geschichte vom Pharao und den Zauberern ist bekannt, ja. Aber trotzdem, wir sagen Zauberer oder Sihr und wir wissen inshallah ta'ala, was damit gemeint ist, oder wir wissen auch nicht, was gemeint ist, auch nicht schlimm. Es gab in der Zeit vor euch einen König, er hatte einen Zauberer. Als er, der Zauberer, alt wurde, sagte er zum König, da hat die Geschichte in Sahih Muslim. Der Zauberer sagte zum König: Ich bin gealtert, so schicke mir einen kleinen Jungen, so schicke mir einen jungen Knaben, damit ich ihm die Zauberei lehre. Daraufhin schickte er ihm einen Jungen, damit er ihn lehrt. Auf seinem Weg zum Zauberer war ein Mönch. Er setzte sich immer zu ihm und hörte sich seine Worte an. Sie gefielen ihm. Immer wenn er zum Zauberer gehen wollte, ging er am Mönchen vorbei und setzte sich zu ihm. Wenn er dann zum Zauberer kam, schlug er ihn, weil er kam zu spät zum Termin. Der Junge klagte darüber beim Mönch. Da sagte er: Wenn du vor dem Zauberer Angst hast, sag einfach, meine Familie hat mich aufgehalten. Und wenn du vor deiner Familie Angst hast, sagst du einfach immer, der Zauberer hat mich aufgehalten. Ja, und dadurch gewinnt er also bei beiden Zeit und kann die Zeit verbringen beim Mönch. Gemeint natürlich, Mönch ist hier ein gläubiger Muslim, denn die Rahbaniyya, das heißt das Mönchtum, ja, das ist eine Sache, manche Gelehrte sagen, das war gesetzlich früher. Das heißt also, gehörte zur Scharia mancher Propheten vor uns. Heutzutage Mönchtum im Islam gibt es nicht. Okay? Aber hier mit Mönch gemeint ist damals ein gläubiger Mensch, der sich diesem Leben entsagt hat, in Askese leben wollte, gemäß der Scharia, gemäß dem Gesetz des Propheten seiner Zeit. Also es geht hier um einen besonders gläubigen Menschen. Das ist ein Mönch hier in diesem Haus. Also ein Muslim war, nicht dass ein Christ denkt oder so. Es war ein Muslim. Das heißt also, er sagt ihm immer, wenn deine Familie Ärger macht, dann sag ihm, der Zauberer hat mich aufgehalten. Und wenn du beim Zauberer sagst, meine Familie hat mich aufgehalten, und so gewinnst du Zeit. Er machte es so. Und eines Tages kam der Junge auf einem riesengroßen Tier geritten, das die Leute aufhielt. Das heißt also, er ritt damit durch die Stadt und die Leute alle bewunderten das Tier, wie groß, vielleicht war es ein Elefant, Allah weiß, was für ein Tier es war. Er sagte sich: Heute werde ich wissen, ob der Zauberer besser ist oder der Mönch. Okay? Weil der Junge war noch jung und er wusste nicht, was jetzt die Wahrheit liegt, wo liegt die Wahrheit. Er sagte sich: Heute werde ich wissen, ob der Zauberer besser ist oder der Mensch. Er nahm einen kleinen Stein, ein Steinchen, und sprach: O Allah, wenn dir der Mensch lieber ist als der Zauberer, so töte dieses Tier, damit die Menschen weiterlaufen. Daraufhin bewarf er das Tier und das Tier starb. Das große Tier, ein Steinchen geworfen, ist gestorben. Das heißt also, sein Dua wurde erhört. Und die Leute liefen weiter. Er ging dann zum Mönch und teilte ihm dies mit. Der Mensch sagte, mein Kind, du hast es geschafft, besser zu sein als ich. Ich sehe ja, was mit dir geschieht. Er hat immer gelernt. Und das weist sogar vielleicht darauf hin, dass das Kind sehr wohl überzeugt war von dem, was er, und nicht im Zweifel war. Sondern er wollte vielleicht, dass die Leute sehen, was die Wahrheit ist. Wallahu a'lam. Ich sehe ja, was mit dir geschieht. Du hast diese Stufe, die hohe Stufe erreicht. Dann sagt er, aber du wirst auf die Probe gestellt werden. Und wenn du auf die Probe gestellt wirst, verweise niemanden auf mich. Weil er weiß, sein Leben liegt auf dem Spiel. Denn die Leute in seinem Volk sind ungläubig. Der Prophet Sallallahu sagte weiterhin, der Junge heilte sogar Blindgeborene und Weißgefleckte, diese Vitigolo-Krankheit und Hautkrankheit. Und er heilte alle möglichen Arten von Krankheiten. Das heißt, er heilte im Sinne von, er machte Dua und Allah subhanahu wa ta'ala heilte. Das haben wir gleich sehen werden. Ein Sitzgenosse des Königs, der bereits erblindet war, hörte davon. Sitzgenosse, jemand ist immer dieser Sitzung, die Könige, der König sitzt mit seinen Leuten. Einer von ihnen, der war aufgrund seines hohen Alters, ist er bereits blind geworden. Ein Sitzgenosse des Königs, der bereits erblindet war, hörte davon. Da heißt es, gibt es jemanden, der kann heilen und so. Und brachte ihm viele Geschenke. Er sagte, all das werde ich dir geben, wenn du mich heilst. Daraufhin sagte der Junge, ich heile niemanden, sondern Allah ist es, der heilt. Wenn du an Allah glaubst, dann werde ich Allah darum bitten und er wird dich heilen. Vielleicht Da'wah ausgenutzt, weil der ist nicht gläubig. Er glaubte an Allah, er wurde gläubig, wurde Muslim und Allah heilte ihn. Er ging dann zum König, der Sitzgenosse, setzte sich zu ihm, wie gewohnt, in seiner Sitzung also. Der König sagte, wer hat dir dein Augenlicht zurückgegeben? Er sagte, mein Herr, mein Rabb. Da sagte der König, hast du etwa einen anderen Herrn als mich? Er sagte, Allah ist sowohl mein als auch dein Herr. Das ist die Aussage eines gläubigen Menschen, dessen Herz erfüllt ist mit Iman. Der muss sich vorstellen, der redet nicht mit irgendjemandem. Der redet mit jemandem, der der Herrscher dieses Landes ist. Der braucht nur mit den Fingern schnipsen und du bist im Kerker. Heutzutage, die Leute haben Angst vor viel weniger, damit du mich bewusst machst. Die Leute heutzutage haben Angst vor viel weniger Dingen als das. Daraufhin begann er, ihn so lange zu quälen, bis er ihn auf den Jungen verwies. Dann wurde der Junge gebracht und der König sprach zu ihm, mein Kind, du hast eine solche Kenntnis in der Zauberei. Natürlich keine Zauberei, gar nichts. Ja? Du hast eine solche Kenntnis in der Zauberei, dass du schon den Blindgeborenen und Weißgefleckten heilen kannst und so weiter und so fort. Er sagte, ich heile niemanden, sondern Allah ist es, der heilt. Daraufhin begann er ihn so lange zu quälen, bis er auf den Mönch verwies. Was eigentlich nicht hätte machen sollen, aber unter den Qualen, Allahu a'lam, jeder Mensch reagiert anders. Es wurde zu ihm gesagt, das heißt zum Mönch, es wurde zum Mönch gesagt, verlasse deine Religion, doch er weigerte sich. Daran verlangte der König nach einer Säge. Und legte sie an den Scheitel des Kopfes des Mönchen an und teilte ihn in zwei Teile. Sodass seine beiden Hälften zu Boden fielen, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann wurde der Sitzgenosse des Königs gebracht. Es wurde zu ihm gesagt, verlasse deine Religion, doch er weigerte sich. Er verlangte nach einer Säge und legte sie an den Scheitel seines Kopfes an und er teilte ihn in zwei Teile, sodass seine beiden Hälften zu Boden fielen. Dann wurde der Junge gebracht. Es wurde zu ihm gesagt, verlasse deine Religion. Doch er weigerte sich. Daraufhin übergab ihn der König an ein paar seiner Freunde, ein paar seiner Genossen und sagte, bringt ihn zum Berg so und so und besteigt ihn mit ihm. Sobald ihr die Bergspitze erreicht habt, sollte er seine Religion nicht verlassen. Entschuldigung, sollte er seine Religion verlassen, lasst von ihm ab. Ansonsten schmeißt ihn runter vom Berg. Sie brachten ihn zum Berg. Da sagte er, O Allah, schütze mich vor ihnen, wie auch immer du willst. Daraufhin bebte der Berg unter ihnen und sie alle fielen herunter vom Berg. Außer, also, dem Jungen. Und er ging zu Fuß zum König. Da sprach der König zu ihm, was ist mit deinen Begleitern passiert? Er sagte, Allah hat mich vor ihnen geschützt. Immer wieder, wie gesagt, wichtig hier, der Tawhid. Immer wieder verweist, dass Allah also derjenige ist, der heilt. Allah derjenige ist, den man zu ihm Dua macht. Allah ist derjenige, der ihn beschützt hat. Nicht seine Klugheit, nicht seine Fähigkeit, nein. Daraufhin übergab er ihn ein paar anderen seiner Leute und sagt, bringt ihn auf ein Schiff inmitten des Meeres. Sollte er seine Religion verlassen, lasst ihn gehen. Ansonsten werft ihn ins Meer. Sie brachten ihn dorthin und er sprach, O Allah, schütze mich vor ihnen, wie auch immer du willst. Da drehte sich das Schiff um und sie alle ertranken und er ging zu Fuß zum König wieder zurück. Da sprach der König zu ihm, was ist mit deinen Begleitern passiert? Er sagte, Allah hat mich vor ihnen geschützt. Da sagte er zum König, du wirst mich nicht töten können, bis du das machst, was ich dir befehle. Er sagte, und was ist das? Er sagte, versammle alle Leute an einem Platz. Dann kreuzigst du mich an einem Baumstamm. Hierauf nimmst du einen Pfeil aus meiner Pfeiltasche, setze den Pfeil an den Griff des Bogens und sprich im Namen Allahs, des Herrn des Jungen. Er will aus ihnen einen Muslim machen. Sprich im Namen Allahs, des Herrn des Jungen, sonst wirst du das nicht schaffen können. Dann bewirf mich. Wenn du das machst, wirst du mich töten. Daraufhin sammelte er die Leute alle auf einen Platz, kreuzigte ihn an einen Baumstamm, nahm einen Pfeil aus seiner Pfeiltasche, legte ihn an den Griff des Bogens und sprach im Namen Allahs, des Herrn des Jungen. Darauf bewarf er ihn und der Pfeil traf ihn an seiner Schläfe. Dann legte der Junge seine Hand an seine Schläfe, wo ihn der Pfeil getroffen hat und er starb. Die Leute sagten, wir glauben an den Herrn des Jungen. Das sind Muslime geworden, die Leute, alle Anwesenden. Wir glauben an den Herrn des Jungen. Wir glauben an den Herrn des Jungen. Dreimal. Dann brachte man den König und sagte, siehst du, die Leute jetzt kommen die schlechten Freunde auf und sagen, siehst du, das ist es, wovor du Angst hattest. Bei Allah, genau das, was du befürchtet hattest, ist eingetroffen. Die Leute sind Gläubige geworden. Daraufhin ordnete er den Ausbau eines Grabens an den Eingängen zu den Gassen an. Einen riesengroßen Graben, ausgegraben. Es wurde ausgegraben und das Feuer wurde entfacht. Und er sprach, wer seine Religion nicht verlässt, den verkohlt darin. Und dann wurde, also das jetzt sage ich jetzt, dann wurden die Leute nach und nach in diese Feuergrube reingeworfen, wie Allah uns darüber berichtet im Koran. Und dann sagt der Prophet, da wurde auch eine Frau gebracht mit ihrem kleinen Kind. Sie blieb stehen, das heißt, sie zögerte. Sie hatte Angst, sie wollte nicht in das Feuer reinfallen, damit sie nicht hineinfällt. Sie zögerte, damit sie nicht hineinfällt. Da sprach das Kleinkind zu ihr, ihr Säugling, sprach zu ihr, O Mutter, hab Geduld, denn du befindest dich auf der Wahrheit. Und taban, sie ist auch dann da reingegangen. Das ist die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim, die auch überliefert wird bei anderen, wie Tirmidhi, die dieser Sache zugrunde legt. Aber wir sehen, liebe Geschwister, dass eine wichtige Sache. Die Geschichte zu kennen ist eine schöne Sache und gibt auch viele Lektionen, die man daraus verstehen kann. Aber wir lernen daraus, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der am besten Geschichten erzählt überhaupt. Warum? Weil er sagt dir genau das, was für dich bei der Geschichte wichtig ist. Weil viele Leute beschäftigen sich mit Kleinigkeiten, ist schön und gut, aber entscheidend ist, dass Allah sagt im Koran Karim, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. Das heißt, wir berichten dir die schönsten Geschichten. Deswegen, wenn du einen Geschichtenerzähler hörst, der Geschichten erzählt, die nicht aus dem Koran und der Sunna des Propheten stammen, dann mach mal drei Fragezeichen. Warum macht er das überhaupt? Warum erzählt er nicht aus den Geschichten des Koran? Du hast im Koran al-Karim Geschichten für jeden Menschen. Geht es um Geduld, du hast genug Geschichten. Geht es um den Kampf zwischen Gläubigen und Gläubigen, du hast genug Geschichten. Geht es um das Leugnen, du hast genug Geschichten. Es gibt genug Geschichten im Koran, im Sinne sogar die besten Geschichten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Allah sagt in der 10. Ayah dann, singe es übersetzt, gewiss diejenigen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen und hierauf nicht in Reue umkehren, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Diese Ayah ist allgemein. Sie bezieht sich auf diese Leute, Ashab al-Ukhdud, die Leute des Grabens, und sie bezieht sich auf die Leute der Quraysh, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Sahaba, quälten, und sie bezieht sich auf jeden Menschen, der die gläubigen Menschen quält. Gewiss diejenigen, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen in Versuchung bringen, Mujahid sagt, in Versuchung bringen bedeutet dir quälen. Warum? Weil wenn du gequält wirst, dann wirst du in die Versuchung gebracht, vielleicht deine Religion zu verlassen. Und hierauf nicht in Reue umkehren. Allahu Akbar. Das heißt, selbst diese Menschen, die so eine Gräueltat verrichten, wenn sie Allah um Verzeihung bitten würden, Allah würde ihre Sünden verzeihen. Subhanallah. Die Menschen, die andere getötet haben, wenn sie Allah um Verzeihung bitten würden, obwohl sie gläubige Diener Allahs getötet haben, Allah würde ihnen verzeihen. Weil es gibt keine schlimmere Sünde als der Kufr. Und wenn du den Islam annimmst, sind alle deine Sünden weg. Subhanahu wa ta'ala. Aber diejenigen, die eben nicht bereuen, für sie wird es die Strafe der Hölle geben und für sie wird es die Strafe des Brennens geben. Und hier in dieser Ayah lernen wir, in dieser Geschichte lernen wir, liebe Geschwister, es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Feinden die Oberhand gibt. Eine Zeit lang. Kann sein. Kann sein, dass Nicht-Muslime mächtiger sind und stärker sind und mehr zu sagen haben als Muslime, die gottesfürchtig sind und mit denen Allah sogar zufrieden ist. Das wollen wir betonen. Das heißt, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala steht nicht im direkten Zusammenhang damit, ob du in dieser Welt reich bist, ob du in dieser Welt was zu sagen hast, ob du in dieser Welt angesehen bist bei den Menschen. Muss nicht sein. Überhaupt nicht. Kann sein, muss aber nicht sein. Und deswegen, das ist eine Versuchung für die Menschheit allgemein. Weil wenn sie sehen, dass die Muslime schwach sind, dann sie denken, der Islam ist schwach. Muss er überhaupt nicht sein. Hier haben wir ein wunderbares Beispiel von Menschen, ihr Leben hat geendet mit dem Tod. Und nicht irgendein Tod, ein qualvoller Tod. Das ist nicht eine einfache Sache. Und trotzdem, sie waren auf dem richtigen Weg. Und trotzdem, sie werden ins Paradies gehen, zweifellos. Allah sagt in der darauf folgenden Ayah, gewiss diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, für sie wird es Gärten geben durch Alt von Bächen. Das ist der große Erfolg. Das heißt, diejenigen Menschen, die es zur Regelmäßigkeit gemacht haben, zu glauben, immer sie glauben, was Allah sagt. Sie leugnen nichts von dem, was Allah sagt, im Gegensatz zu den ungläubigen Menschen. Und sie machen regelmäßig gute Taten, sie verrichten ihre Gebete, sie entrichten ihre Zakat, sie fasten, sie machen regelmäßig gute Taten, denn wer regelmäßig gute Taten macht, den kann man als ein gutes Tunenden bezeichnen. Aber wer nur einmal was Gutes macht, ist kein gutes Tunende. Jemand, der einmal spendet, ist nicht ein spendabler Mensch. Aber jemand, der regelmäßig Geld ausgibt für seine Geschwister, das ist ein großzügiger Mensch. Jemand, der immer wieder verzeiht, wenn man etwas antut, das ist ein verzeihender Mensch. Das ist der große Erfolg, das Erwähnte. Dass man nämlich in einem Garten ist, in einem Garten Edens, Jannat wa Adn, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim, und darin ewig und für immer bleibt. Und dieser Garten ist durcheilt von Bächen, und diese Bäche, Allah weiß alleine subhanahu wa ta'ala, was darin ist und wie diese Bäche fließen und wie süß der Geschmack ist dieser Bäche, die dort gibt. Denn Allah beschreibt uns in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was in diesen Bächen fließt. Flüsse aus Milch, Flüsse aus Wein, Flüsse aus Honig, subhanahu wa ta'ala. Und wie wir daran denken, der Honig im Jenseits nicht der gleiche Honig mit diesem Leben. Und der Wein im Jenseits nicht der gleiche Wein wie diesem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davon zu trinken geben, inshallah ta'ala. Das Zupacken deines Herrn ist wahrlich hart. إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. Das Zupacken, liebe Geschwister, unseres Herrn, ist wahrlich hart für diejenigen Menschen, die ungläubig sind. Für diejenigen Menschen, die beharrlich sind in ihrem Leugnen. Die immer wieder, wenn Allah etwas berichtet, sie zweifeln daran. Die immer wieder, wenn der Prophet etwas sagt, sallallahu alaihi wasallam, sie lehnen das ab. Einmal, zweimal, dreimal, sie sind Leugner. Sie glauben nicht. Für solche Menschen ist das Zupacken, wenn Allah sie einmal gegriffen hat, eine gewaltige Sache. Und das ist diejenige Sache, aufgrund derer Allah geschworen hat nach der zweiten Auslegung. Denkt dran, wir haben gesagt, Qutila Ashab al-Ukhdud, nach einer Bedeutung bedeutet, verflucht seien die Leute des Grabens. So brauchen wir immer noch die Ayah, wo Allah uns berichtet, was er uns sagen will, und das ist das, was Allah uns sagen will. Die ungläubigen Menschen, es kann sein, sie leben gut und reich und mächtig und gesund, und sie bekommen Kinder von Allah subhanahu wa ta'ala, und sie haben Macht, die man sich nicht vorstellen kann, aber Allah wird eines Tages zugreifen. Diese Menschen werden sterben, und sie haben auch keinen Trank, der sie ewig leben lässt. Und sie werden eines Tages dem Todesengel begegnen, und dann wird abgerechnet. Und dann werden sie sich die Frage nochmal stellen können, ob sich das gelohnt hat, was sie gemacht haben. Hat sich das gelohnt, in diesem Leben als ungläubige Menschen zu leben und alles zu genießen, was es gibt? Oder wäre ein wenig Verzicht besser für sie gewesen, damit sie dafür einen guten Ersatz im Jenseits bekommen? Gewiss, er macht den Anfang und lässt wiederkehren. Manche Gelehrte sagen, er macht den Anfang der Strafe und lässt wiederkehren. Das heißt, er hat den Anfang der Strafe gemacht bei den Leuten des Grabens, indem er sie hat verbrennen lassen durch ihr eigenes Feuer. Und er lässt die Strafe wiederkehren im Jenseits, weil sie in die Hölle gehen werden. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen, das ist die Ansicht von Tabari, die ich gerade erwähnt habe, rahimahullah, und die offensichtliche Bedeutung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Schöpfung am Anfang macht und die Schöpfung wiederkehren lässt. Und er ist der Allvergebende, der Liebevolle, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, liebe Geschwister, ist der Liebevolle. Wollt ihr wissen, dass er der Allvergebende ist, weil er immer wieder vergibt. Das Wort Arabisch Ghafur weist darauf hin, dass er immer wieder die Sünden vergibt. Wenn du eine Sünde begehst und du bittest Allah um Verzeihung, aufrichtig, Allah verzeiht dir. Was ist, wenn du die gleiche Sünde noch einmal machst? Wenn du Allah danach wieder um Verzeihung bittest, Allah verzeiht dir ein zweites Mal. Bei drei ist Schluss? Nein, bei drei ist nicht Schluss. Beim dritten Mal, wenn du Allah wieder um Verzeihung bittest, aufrichtig die Sünde bereust, Allah verzeiht dir ein drittes Mal. Das vierte Mal, liebe Geschwister, solange, der Prophet hat uns berichtet, solange du immer wieder Allah um Verzeihung bittest, wird er dir immer wieder vergeben. Solange du die Hoffnung auf Allahs Vergebung nicht aufgibst, wird Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht im Stich lassen. Sobald du aber die Hoffnung aufgibst und sagst, Khalas, ich habe so viel gesündigt und Allah wird mir nicht mehr verzeihen, deswegen schäme ich mich, Allah um Verzeihung zu beten, weil das eine Art Heuchelei, dann hat der Shaitan gegen dich gewonnen. Deswegen dürfen wir niemals die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala aufgeben. Er ist der Allvergebende und der Liebevolle. Willst du sehen, wieso er liebevoll ist und allvergebend ist? Hör dir den folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, den Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala und Imam Muslim beide überliefert haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß übersetzt heißt es, wahrlich, Allah wird am Tag der Auferstehung den Gläubigen an sich heranrücken, den gläubigen Menschen. Das heißt, um mit ihm abzurechnen. Er wird den Gläubigen zu sich heranrücken. Und er wird ihn beschützen. Und er wird zu ihm, das heißt beschützen, das heißt, er wird seine Sünden verdecken, dass keiner kriegt das mit. Das heißt, was er jetzt mit ihm redet, keiner kriegt das mit, von allen Geschöpfen an diesem Tag. Er wird zu ihm sagen, kennst du die Sünde so und so? Er wird sagen, jawohl, mein Herr. Kennst du die Sünde, die du begangen hast, so und so? Er wird sagen, jawohl, mein Herr. Und das wird so lange gehen, immer bis der gläubige Mensch die Sünden zugibt und eingesteht. Alle seine Sünden wird er eingestehen, die er gemacht hat. Bis er davon überzeugt ist, sagt der Prophet, bis er davon überzeugt ist, dass er selbst der Vernichtung heimfallen wird. Das heißt, er wird davon überzeugt sein, dass er in die Hölle gehen wird. Aufgrund aller Sünden, die er hat, sie, Allah weiß sie, und er sagt, ja, ich habe sie gemacht. Er hat auch keine Ausrede dafür. Was erwartet er? Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und daran erkennst du den Namen Al-Ghafur und Al-Wadud, سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ Allah azza wa jalla sagt zu ihm, in diesseits hatte ich dir diese Sünden verdeckt, ich habe dich nicht bloßgestellt in diesseits für diese Sünden, und am heutigen Tag werde ich sie dir alle vergeben. Subhanahu wa ta'ala. Allah beschreibt sich weiterhin, er ist der Allvergebende und der Liebevolle, der Herr des Thrones, der Ruhmvolle. Der Herr des Thrones, das heißt der Eigentümer des Thrones. Der Thron ist die gewaltigste Schöpfung, die wir überhaupt kennen. Allah sagt über Al-Kursi, den Thronschemel, dass er Himmel und Erde umfasst. Aber dieser Himmel und Erde umfasst, yani Allahu a'lam, wie groß das ist. Aber der Thron selbst, dieser Kursi, dieser Thronschemel im Vergleich zum Thron Allah subhanahu wa ta'ala, ist vergleichbar, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder einer seiner Sahaba, vergleichbar mit einem Ring, den du in der Hand hast, wenn du in der Wüste stehst und diesen Ring schmeißt. Vergleich mal diesen Ring, ob du ihn noch sehen wirst, wenn er auf den Boden fällt, im Vergleich zu der gesamten Wüste, die du um dich herum hast. Das ist das Verhältnis zwischen dem Kursi, dem Thronschemel, und dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Thron Allahs ist dasjenige Geschöpf, über das er sich nach seiner Schöpfung erhoben hat, subhanahu wa ta'ala. Der Ruhmvolle. Der Ruhmvolle Al-Majid bedeutet auch der Edle. Und das ist eine Lesart. Und zwar, Dhul Arshil Majidu. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Ruhmvolle. Der Herr, der Besitzer des Thrones, der Ruhmvolle. Das heißt, Allah, er beschreibt sich damit. Und einer anderen Lesart heißt es, Dhul Arshil Majidi. Ja, bei Kisai und bei Hamza heißt es, Dhul Arshil Majidi, das heißt, der Ruhmvolle ist jetzt eine Eigenschaft des Thrones. Also muss man es anders übersetzen und sagen, der Herr des ruhmvollen Thrones. Der Herr des ruhmvollen Thrones. Er tut alles, was er will. Fa'alun lima yurid. Er verzeiht, wem er will. Er bestraft, wen er will. Er erschafft, was er will. Er verbietet, was er will. Er erlaubt, was er will. Niemand kann seinen Befehl und seine Anordnung zurückweisen, subhanahu wa ta'ala. Allah sagt zu seinem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hal ataka hadithul junud? Ist zu dir die Geschichte der Herrscharen gekommen? Die Geschichte der Herrscharen von Thamud und Pharaon und Thamud. Die Geschichte von Pharaon und Thamud sind Paradebeispiele für Menschen, die aufsässig waren, töricht waren, Menschen, die die Gesandten der Lüge bezichtigt haben. Wie Thamud ihren Propheten Salih, den Rasul Salih, und der Pharaon den Rasul Musa, und auch den Nabi Harun, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen Segen schenken. Diese Herrscher, warum werden sie erwähnt? Weil das sind Tatsachenbeschreibungen. Die Leute der Quraysh kennen die Geschichte von Musa. Und die Juden, die Christen auch. Und die Leute der Quraysh kennen die Geschichte von Thamud. Weil das ein Stamm ist, der in ihrer Nähe gelebt hat. Auf der arabischen Halbinsel teilweise. Sie kennen diese Geschichten. Und sie wissen, dass sie die Gesandten der Lüge bezichtigt haben. Und sie wissen, dass sie vernichtet worden sind. Und von den Thamud siehst du nur noch die Häuser, in denen sie gelebt haben, bis zum heutigen Tag. Und trotzdem wollen sie nicht lernen. Trotzdem wollen sie nicht verstehen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch ein Gesandter ist wie Salih, der, wenn sie ihm nicht gehorchen, das Gleiche mit ihnen geschehen kann, wie mit den Thamud geschehen kann. Wie können sie also so töricht sein und so unvernünftig sein, die Botschaft abzulehnen, wo ihnen dann das Gleiche passieren wird wie den anderen? Deswegen ist zu dir die Geschichte der Herrscher nicht gekommen. Das heißt, du hast ihnen doch diese Geschichten schon vorgelesen. Du hast ihnen doch diese Geschichten vorgelesen, aber sie haben sich nicht ermahnen lassen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, sind dem Leugnen der Botschaft verhaftet. Das heißt, immer wieder leugnen sie. Ob es Thamud ist, Ad ist, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist, oder vorher Musa, Isa, egal welche Propheten kommen, zu welchem Volk auch immer, zwischen den Arabern kam nicht jetzt Musa und Isa, aber sie glauben diese Geschichten nicht und sie bezichtigen unseren Gesandten sallallahu alaihi wasallam der Lüge ohne Beweis. Das ist der Punkt. Wenn sie wenigstens sagen könnten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal Hasha, natürlich hat er das niemals, hat zum Beispiel in dem Situation sonst so gelogen, deswegen glauben wir ihm nicht mehr. Nein! Sie haben selbst über ihn gesagt, Al-Amin, bevor er als Prophet berufen worden. Sie haben selbst über ihn gesagt, er ist der Vertrauenswürdige. Er ist unter uns, gilt als der Vertrauenswürdige. Dann wieso vertraust du ihm? Und jetzt plötzlich vertraust du ihm nicht mehr, wo es um eine viel wichtigere Angelegenheit geht. Und du hast überhaupt kein Argument zu leugnen. Du kennst sogar Geschichten von Menschen, die vernichtet worden sind, weil sie so gehandelt haben, wie ihr jetzt auch gerade handelt. Doch Allah ist hinter ihnen her, sie umfassend. Das heißt, niemand fällt aus dem Machtbereich Allah subhanahu wa ta'ala. Und man darf nicht denken, und deswegen gemeint ist, liebe Geschwister, dass all das ist ein Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, vielmehr ist ein ruhmvoller Koran auf einer wohlbehüteten Tafel. Das heißt, sie, als würden sie sagen, wir glauben nicht an diesen Koran. Tayyib, wenn ihr nicht an den Koran glaubt, woher kommt er? Das heißt, dann müssen sie sagen, es ist entweder ein Menschenwort, oder es ist das Werk eines Zauberers, oder das Werk irgendeines anderen. Deswegen sagt Allah, nein, es ist nicht so, wie sie behaupten. Vielmehr ist dieser Koran ein ruhmvoller, das heißt ein edler Koran. Es ist kein Menschenwort, auf einer wohlbehüteten Tafel. Diese wohlbehütete Tafel ist oben, irgendwo ganz oben, zu der kein Mensch Zugang hat, zu der kein Shaitan, kein Jinn und kein Mensch, niemand hat Zugang dazu, sodass ihr sagen könntet, dieses Wort sei von jemand anderes gemacht worden. Niemand die Eigenschaft wohlbehütet, auf Arabisch mahfuz, in einer Lesart, in der Lesart der Mehrheit, heißt es fi lawhin mahfuzin. Das bedeutet, die Tafel, sie ist wohlbehütet und der Koran dadurch automatisch auch, weil der Koran ist ja ein Teil dieser Tafel. Und in einer anderen Lesart heißt es fi lawhin mahfuzun, in der Lesart von Nafi', und das bedeutet, dass das Wort mahfuzun sich auf den Koran bezieht, und dann müsste man das übersetzen, nein, vielmehr ist ein ruhmvoller, wohlbehüteter Koran auf einer Tafel. Auf einer Tafel. Das heißt, wohlbehütet vor Zauberei, vor Satanen, vor jeglicher Veränderungen. Und Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, und dieser Hadith in Sahih al-Bukhari überliefert worden, und ist auch ein wichtiger Hadith in Bezug auf die Aqidah der Muslime, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Übersetzt auf Deutsch bedeutet das ungefähr, wahrlich, nachdem Allah die Schöpfung gemacht hat, hat er bei sich über seinem Thron aufgeschrieben, wahrlich, meine Barmherzigkeit holt meinen Zorn ein. Oder andere Überlieferung heißt es, meine Barmherzigkeit überwältigt meinen Zorn. Die Barmherzigkeit Allahs ist viel größer als Zorn. Das wissen wir, warum Allah Ar-Rahman Ar-Rahim heißt. Und auch wissen wir hier, dass Allah Azza wa Jal über seinem Thron ist. Weil er sagte, Allah, nachdem er die Schöpfung erschaffen hat, hat er bei sich über seinem Thron geschrieben und so weiter und so fort. Die Aqidah ist von Ahl Sunnah al-Jama'ah, Alhamdulillah, ist klar und deutlich und belegt nicht nur durch den Koran, durch den Koran in erster Linie und auch durch die authentischste Sunnah überhaupt, nämlich durch den Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und viele andere deutliche Hadithe. Wir schließen ab, liebe Geschwister, mit dem, was wir aus dieser Sura lernen. Erstens, Allah bekräftigt die Aqidah an Yawm al-Qiyamah, an den Tag der Auferstehung. Zweitens, wir lernen aus dieser Sura, dass der Lohn der Geduld ist die Gärten Edens, das Paradies. Und wir lernen, liebe Geschwister, ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala den ungerechten Menschen schwere und strenge Strafe androht. Und wir lernen ebenfalls, dass geschichtliche Ereignisse, Geschichten aus dem Koran, Geschichten, Dinge, die passiert sind in der Vergangenheit, sie helfen uns sehr bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil es sind Tatsachen, die niemand leugnen kann. Du siehst die Wohnstätten von Thamud und du siehst, dass darin keiner mehr wohnt und du siehst, wie sie die Berge ausgehöhlt haben zu Wohnungen, aber die Menschen sind nicht mehr da. Das heißt, da ist was passiert. Da kannst du mal nachdenken, warum ist das so? Und wir lernen ebenfalls, liebe Geschwister, dass alles Unheil, was geschieht auf dieser Welt, ist Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Denk niemals, dass wa'iyadu billah Allah azza wa jal das nicht unter seiner Kontrolle hat. Alles, was geschieht, ist Teil seiner Kontrolle. Alles, was geschieht, er will es so haben, subhanahu wa ta'ala. Weil er hat dahinter Weisheiten. Er prüft die einen Menschen durch die anderen. Und am Ende, das gute Ende, wird den Gläubigen beschert werden. Und wir lernen ebenfalls, liebe Geschwister, den Glauben an Al-Lawh al-Mahfuz, das heißt an die wohlbehütete Tafel, auf der Allah subhanahu wa ta'ala alles hat aufschreiben lassen, was bis zum Tag der Auferstehung geschieht. Und ebenfalls befindet sich der edle Koran al-Karim geschrieben, die Worte Allahs azza wa jal an dieser Tafel, zu der nur die gereinigten Wesen Zugang haben, die Engel. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.